Thank you. Ja, das war Quasar, eingespielt von dem Variable Geometry Orchestra im November 2015 in Lissabon. Erschienen bei dem Label Creative Sources Recordings, und das Label wird ja betrieben von Ernesto Rodriguez, und er war auch als Musiker dabei und als Dirigent, der bestimmten Abschnitten des sonst frei improvisierten Konzerts mit Zeichen agiert hat und dem Ensemble eine gewisse Richtung gegeben hat. Ein längerer Track von 31 Minuten, deutlich zu hören, die Formunterschiede auch und wie der Verlauf war und bis es zu den dichten Ende kam und dann noch dem kleinen Ausklang. Wir sind immer noch in der Klingding-Sendung heute am 15. April, Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0. Es hat sich vielleicht schon rumgesprochen, FSK, der Sender selbst, zieht um. Die Kündigung stand schon vor 2 Jahren hier im Raum, wo wir uns jetzt befinden, in der Eimsbüttler Chaussee, und FSK wird umziehen ins Gängeviertel, in das Haus über der Fabrik, also neuerdings zu erreichen über die Speckstraße, so wie ich da informiert bin. Der Umzug wird Anfang Juni sein, also die nächste Klingding-Sendung wird noch bei FSK in der Eimsbüttler Chaussee sein, dann aber im Juni während der Blood Edges-Zeit, ich glaube, es ist der 17. Juni, genau, ist die Klingling-Sendung während Blood Edges. Blood Edges, das Festival für aktuelle Musik in Hamburg, vom 3. bis 19. Juni, hier schon angekündigt. Die Programme und Informationsmöglichkeiten werden in circa 2 Wochen sowohl im Netz als auch als Programmheft verfügbar sein. Und zurück zu FSK. FSK hat jetzt so eine eigene Struktur, die darauf basiert, dass durch Förderbeiträge die Sendearbeit finanziert wird, und das ist natürlich jetzt eine Riesenaufgabe, die für den Sender ansteht, den Umzug zu bewältigen. Ja, für Außenstehende teilt sich das vielleicht nicht so direkt mit, aber ich sitze hier im Studio umgeben von einem riesen Mischpult. Rechts sind 2 Plattenspieler, Boxen und ein Turm von Elektronik links, der die ganze Sendeübertragung macht. Und wenn ich die Tür aufmache, komme ich in einen Raum mit einem Surfer, der den Raum immer schön aufwärmt und mit gewissen Geräuschen verbunden ist, die man von Computern in Abstufung auch kennt. Mittlerweile werden sie ja immer ein bisschen leiser, Gott sei Dank. Und das ist nur ein kleiner Teil des FSK-Equipments, was dann umziehen muss, zusätzlich zu den ganzen Büros und dem Treffräumen, also den Versammlungsräumen, die FSK anbietet, wo ja auch ab und zu Konzerte sind und waren und wieder sein werden, dann aber im Gängeviertel. Hier also die Aufforderung, FSK zu unterstützen. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, auf die FSK-Seite zu gehen, www.fsk-hh.org. Da ist dann auf der Webseite eine Option, als Fördermitglied sich anzumelden und einen monatlichen Beitrag oder einen einmaligen Beitrag zu spenden oder zu überweisen, ganz schlicht gesagt, an FSK, um die Sendearbeit zu gewährleisten und das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen zu vereinfachen oder unkomplizierter zu machen. Das ist ja immer so ein Seiteneffekt von etwas mehr Geld haben, zumindest manchmal. Klingling geht jetzt weiter mit wieder einem Stück von Elad Bardes. Ich hatte ihn vorher schon kurz vorgestellt. Elad Bardes, ein Musiker, der in Haifa in Israel geboren ist und dort eine musikalische Ausbildung gemacht hat, auch Philosophie studiert hat und gerade in Skandinavien, in Stockholm ist, an der Königlichen Akademie für Musik, um Komposition zu studieren und zeitgenössische Performance. Und er wird am 27.04. in der Hörbar sein, im Rahmen der Stark Bewölkt-Reihe. Und es gibt einen Bandcamp, also weiß nicht, wer das kennt. Bandcamp ist so eine Webseite, wo man CDs, also Alben, Alben kaufen kann im Netz. Und die werden dann als downloadbare Dateien, kann man die sich auf seinen Rechner laden und dann hat man sie zur Verfügung, sowohl auf seinem Rechner, man kann eine CD davon brennen, man kann es aber auch mitnehmen auf seinem Smartphone oder Tablet, je nachdem, welche Option oder welche Lust man hat, das unterwegs zu hören. Und da das mittlerweile zu einer ganz interessanten, ja, zu einem praktisch ein Forum geworden, auch für improvisierte Musik oder neue komponierte Musik. Und da hat Elad Bardes ein Stück, bietet er da an, das heißt, hat den Titel Four Rooms and a Balcony, also vier Räume und ein Balkon. Da die kurze Geschichte dazu, fünf Musiker haben in verschiedenen Räumen gespielt. Und die Aufnahmen von diesen fünf verschiedenen Räumen, also es waren wohl vier Räume und ein Balkon, wurden dann später zusammengemischt von ihm. Und nun hört sowohl das Publikum als auch die Musiker das alles zusammen, was vorher in den Räumen getrennt war. Die Musiker, die dabei sind oder waren, sind Ronny Brenner, eine Gitarristin, die auch schon mal in Hamburg gespielt hat, Michael Meyer. Er hat im Rahmen von Tananaka auch mal in der Blinzelbar gespielt. Elad Bardes, Bassklarinette, die drei spielen Gitarre. Bassklarinette spielt Jonny Silver, der war, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr in der Stark Bewölkt-Reihe da in der Hörbar zu hören. Und Objects spielt Lars Segel, der auch die Aufnahme gemacht hat. Und das hören wir jetzt. Four Rooms and a Balcony. Thank you. nach Four Rooms and a Balcony hörten wir den Track Untitled von der CD vom Album Airs mit den elektronischen Musikern Takahiro Kawaguchi, Makoto Oshiro und Timo Live. Ebenfalls erschienen auf dem Label von Timo Live 845845. 2014 eingespielt in einem Studio in Tokio und in einem Begleittext kommt auch ein bisschen die Produktion zur Sprache, dass es auch im gewissen Sinn eine Komposition ist, in dem Sinn, dass alles vorgewählte, praktisch so eine vorgewählte Form, Zeit und Klangquellen und Dichte entschieden wurde. Die CD ist mit 4 Tracks und davon hörten wir einen. Und ja, ich gehe gleich weiter mit einem Musiker, der im Rahmen von Blurred Edges auf in Hamburg spielen wird, Simon Wetham. Es gibt einen kostenlosen Track von ihm auf Bandcamp. Und da geht es bei ihm um ein Field Recording. Eine Field Recording ist ein hoffentlich bekannter Begriff der Aufnahmen im Freien. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Field Recording hört sich so ein bisschen Feldaufnahmen. Ja, das kommt wahrscheinlich aus der Musikethnologie, also wo praktisch die Anfänge der Aufnahme von, ja, das, warum das dann gerade das Feld hieß, ist mir nicht so ganz klar. Es wäre mal eine interessante Diskussion, wie der Begriff eigentlich so entstanden ist. Feld vielleicht als das Freie, das im Freien sich Befindlichen, also nicht in einem Raum, in einer Wohnung, in einem Konzertsaal oder im Studio, sondern im Freien aufgenommen. Und in diesem Fall ist es in Island aufgenommen. Simon Wetham ist 2005 nach Island gereist und hat da unter einer Brücke Aufnahmen gemacht. Das war wohl ein sehr für ihn eindrücklicher Ort. Und dementsprechend ist auch der Titel Beneath the Swinging Bridge. Die Aufnahmen wurden dann von ihm bearbeitet. Also er hat erstmal die Aufnahmen gemacht und dann bearbeitet im Studio und bestimmte Aspekte verstärkt oder auch weggelassen oder ein bisschen runtergefiltert. Und das Ergebnis in einem kurzen Ausschnitt von 3 Minuten hören wir jetzt. schlagartiges Ende von dieser Aufnahme. Es ist ja auch nur ein Ausschnitt von einer längeren Aufnahme, von längeren CD. Es gibt noch einen anderen Ausschnitt, der auch ein bisschen deutlich macht, wie anders oder ja, wie sich unterschiedlich die Filterung, die elektronische Bearbeitung sich auswirkt auf das, was im Freien aufgenommen wurde. Und das hören wir jetzt. Das ist ein bisschen länger, etwas mehr länger als 5 Minuten, wieder von Simon Wetham, Beneath the Swinging Bridge. ein langsames Ausklingen in der Aufnahme, dem Track von Simon Wetham. Die Klingding ist ziemlich am Ende seiner Sendezeit oder ihrer Sendezeit, ich weiß gar nicht, wie es ist. Okay, auf jeden Fall, ich hatte einige Veranstaltungen angekündigt und den besten Einblick oder Vorblick auf die angekündigten Veranstaltungen gibt die Seite www.vamh.de. Da ist ein Kalender, in dem alle Konzerte chronologisch angeordnet sind, mit Hinweisen auf das, was die Musiker machen werden. Und das kann ich nur empfehlen. www.vamh.de. Da werden auch demnächst die Blood Edges Konzerte veröffentlicht werden. Und über die Klingding-Sendung gibt es eine Seite www.hierunda.de/klingding.html. Ja, mir war es ein Vergnügen, ich hoffe den Hörerinnen auch. Und zum Schluss, bevor Electronic Jam loslegt, nochmal ein Titel von der CD Airs, wieder untitled. Ein längerer Track, den wir nicht zu ganz Gänze hören werden. Ich wünsche weiter anregendes Hören und viel Vergnügen bei FSK. Tschüss.